Wie mächtig ist der Elefant? Drei starke Metaphern sind also hier im Spiel. Hyde sagt, die Vernunft sei der hilflose Reiter auf dem Rücken eines emotionalen Elefanten. Green, der sich intensiv mit Zugfällen auseinandergesetzt hat, meint, die Vernunft sei vielmehr die manuelle Einstellung einer Kamera, die sonst im emotionalen Automodus läuft. Und Prince hält Emotionen für Rauchmelder, die unter anderem moralische Verstöße verlässlich anzeigen. Hier scheint die Vernunft gar nichts zu sagen zu haben. Alle Forscher sind sich immerhin darin einig, dass Gefühle nicht irrationale Störgrößen des Denkens darstellen, sondern uns wichtige Informationen über die Moral vermitteln. Wer hat nun recht? Hyde und Green vertreten beide sogenannte duale Theorien der Moral. Vernunft und Gefühl sind Gegenspieler. Bei Hyde sind die Emotionen stark und die Vernunft ist machtlos. Bei Green sind die Emotionen zwar mächtig, die Vernunft kann aber eingreifen. Falls Sie Hydes Bild von Reiter und Elefant an Sigmund Freud erinnert, ist das kein Zufall. Freud hat sein Modell der Psyche in eine ähnliche Metapher gekleidet, nämlich in die von Reiter und Pferd. Das Es als Sitz unserer archaischen Triebe, nämlich Sexualität und Aggression, würde uns ständig in die eine oder andere Richtung lenken. Das Ich, also unser Bewusstsein, sitze als Reiter obenauf, in der Illusion, es habe die Zügel dieses Wildpferdes in der Hand. Genau genommen hat diese Metapher ebenfalls einen Vorläufer. Freud hat nur Platons Gleichnis von der Seele als einem Pferdewagen tiefer gelegt. Bei Platon steuert der vernünftige Lenker einen Wagen, der von einem wilden, emotionalen sowie einem edlen, mutigen Pferd gezogen wird. Der Lenker muss das in unterschiedliche Richtungen strebende Gespann im Zaum halten.